Abschnitt 22 aus Deutsche Nordseeküste, Friesische Inseln und Helgoland von Hippolyt Julius Haas. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 11. Kapitel Hamburg-Altona, Teil 2. Der Löwenanteil dieser Flotte fällt, wie wir weiter oben schon gesehen haben, Hamburg zu. Ein Vergleich dieses seines Schiffsbestandes mit demjenigen der in dieser Beziehung drei nächstfolgenden deutschen Seehäfen ist von großem Interesse. Hafen Hamburg, Segelschiffe 275, Rauminhalt Registertonnen brutto 200.276, Dampfschiffe 387, Rauminhalt Registertonnen brutto 763.983, Schiffe insgesamt 662, Rauminhalt insgesamt Registertonnen brutto 964.259. Hafen Bremen 177 Segelschiffe, Rauminhalt Registertonnen brutto 161.845, Dampfschiffe 170, Rauminhalt Registertonnen brutto 334.668, Schiffe insgesamt 347. Rauminhalt insgesamt Registertonnen brutto 496.513. Hafen Bremerhaven. Segelschiffe 30. Rauminhalt Registertonnen brutto 37.036. Dampfschiffe 48. Rauminhalt Registertonnen brutto 34.404, Schiffe insgesamt 78, Rauminhalt insgesamt Registertonnen brutto 71.440. Hafen Flensburg, Segelschiffe 8, Rauminhalt Registertonnen brutto 1.432, Dampfschiffe 61, Rauminhalt Registertonnen brutto 57.572, Schiffe insgesamt 69, Rauminhalt insgesamt Registertonnen brutto 59.004. Im Jahre 1897 betrug das Gewicht der Gesamteinfuhr im Hamburger Hafen 122.598.236 Doppelzentner und dasjenige der Gesamtausfuhr 79.451.087 Doppelzentner. Die Gesamteinfuhr und Ausfuhr betrugen also 202.043.323 Doppelzentner. 1851 hatte sie 15.279.249 Doppelzentner betragen. Sie hat sich demnach seit dieser Zeit um das 13-fache vermehrt. Der Wert der Gesamteinfuhr im Hamburger Hafen war im Jahre 1897 3.026.582.308 Mark. Und zwar verteilte sich derselbe auf die Hauptwarengruppen wie folgt: Verzehrungsgegenstände 36,4%, Bau- und Brennmaterial 2%, Rohstoffe und Halbfabrikate 52%, Manufakturwaren 3,4%, Kunst- und Industriegegenstände 6,2%. Der Wert der Gesamtausfuhr war 2.693.500.000 445.570 Mark. Der Gesamtwert der Ein- und Ausfuhr zusammen betrug 1897 im Hamburger Hafen also 5.720.027.878 Mark. Gegenüber 920.166.156 Mark im Jahre 1851, sodass sich derselbe seither also versechsfacht hat. Wichtige Handelsartikel sind Kaffee, Zucker, Spiritus, Farbstoffe, Wein, Eisen, Getreide, Butter, Häute, Galanteriewaren. Letztere fünf besonders in der Ausfuhr und Kohlen. 1897 Einfuhr von etwa 21,5 Millionen Doppelzentner von England und 9,7 Millionen Doppelzentner deutsche Kohlen. Von den bedeutenderen Industriezweigen Hamburgs selbst nennen wir Dampfzuckersiedereien, Wachsbleichen, Zigarren- und Tabakfabriken, Chemikalien, Lederwaren, Maschinen, Stöcke, Musikinstrumente, Schiffbau, Blom und Voss, Reiherstiegwerft und die dazugehörigen Gegenstände wie Ankertaue, Seile, Segeltuch, Anker und so fort. Branntweinbrennereien, Eisengießereien, Maschinenfabriken, Manufakturen für Kautschuk und Gutta-Percha-Waren, Seifen- und Leimsiedereien, Konservenfabriken und so fort. Weltberühmt sind Hamburgs Reedereien, in erster Linie die über eine Gesamttonnage von 541.083 Registertonnen brutto verfügende, im Jahre 1847 gegründete Hamburg-Amerikanische Paketfahrt-Aktiengesellschaft, die größte Reederei der Erde. Weitere Schiffe von 116.300 Registertonnen Rauminhalt hat die Gesellschaft zurzeit im Bau. Vergessen wollen wir hier nicht die den Schiffsverkehr zwischen Hamburg und verschiedenen Küsten- und Inselorten vermittelnde Nordseelinie, deren bequem und luxuriös eingerichtete Dampfer für die Reisenden in die Nordseebäder besonders in Betracht kommen. Dass Hamburg einer der wichtigsten Auswanderungshäfen Deutschlands ist, ist ja bekannt. Und wenn in den letzten Jahren die Auswanderung aus Deutschland auch erheblich zurückgegangen ist, so dürfte das bei der jährlichen Bevölkerungsvermehrung im Reiche doch nicht lange anhalten und ein Wiederanwachsen des Auswanderungstriebes wird wohl bald wieder bemerkbar werden. Der Freistaat Hamburg wird regiert vom Senat und der Bürgerschaft als gesetzgebenden Faktoren und vom Senat als der vollziehenden Gewalt. Die Verwaltung geschieht durch die sogenannten Deputationen oder Kollegien, deren jede von einem Senator geleitet wird. Die Militärhoheit übt Preußen aus. Die vorwiegende Konfession ist die protestantische. Etwa 24.000 Seelen der Bevölkerung bekennen sich zur römisch-katholischen Kirche und ungefähr 18.000 gehören der israelitischen Religion an. Der Rest verteilt sich auf andere Glaubensgemeinschaften. Durch ein Oberlandesgericht, ein Landgericht und verschiedene Amtsgerichte ist für die Rechtspflege gesorgt. Sehr gut ist das Unterrichtswesen eingerichtet. Hervorragend ist die Rolle, die Hamburg in der Entwicklung der deutschen Literatur und Kunst gespielt hat. Wem fielen da nicht die Namen Schröder, Lessing, Klopstock, Matthias Claudius, die Neuberin und noch andere mehr ein? Auch Heinrich Heine gehört so etwas zu Hamburg, wenn er auch sonst nicht recht gut auf die alte Hansestadt zu sprechen war. Ihr Wolken droben, nehmt mich mit, gleich viel nach welchem fernen Ort, nach Lappland oder Afrika und sei's nach Pommern, fort, nur fort, singt er einmal in jungen Tagen, von der Sehnsucht ergriffen, aus dieser Stadt des faulen Schellfischseelendufts herauszukommen. Vor mehr als 200 Jahren fand die erste deutsche Opernbühne ihr Heim in Hamburg, und der Sinn für das Musikdrama und das Singspiel hat sich in seinen Mauern seither nicht vermindert. Manches Meisterwerk dieser Gattung, das nachher seinen Triumphzug durch die weite Welt gehalten hat, erblickte hier zuerst das Licht der Lampen. Wir erinnern nur an Flotos Alessandro Stradella, dessen erste Aufführung am Weihnachtstage 1844 in Hamburgs Theater erfolgte und an den am 15. April 1845 hier begonnenen Siegeslauf von Lortzings Undine. Hamburgs Bevölkerung ist äußerst intelligent und besitzt einen ausgesprochenen Zug für die praktischen Seiten des Lebens, ohne dass aber das Geistige nicht auch seine Rechnung dabei fände. Diese praktische Veranlagung, verbunden mit einem hohen Maße von Energie, bildet einen der bezeichnendsten Charakterzüge des Hamburger Kaufmanns. Rasch und bestimmt wird alles abgewickelt, denn Zeit ist Geld. Dabei zeigt der wohlhabende Hamburger eine ausgeprägte Vorliebe für ein wohlgepflegtes Äußeres und schätzt die Genauigkeit und Pünktlichkeit, nicht nur im geschäftlichen, sondern auch ebenso sehr im gesellschaftlichen Leben. Letzteres ist in vielen Dingen nach englischem Muster zugeschnitten. Harte und herbe Urteile sind bisweilen über die Hamburger gefällt worden. Pfeffer und Kaffeesäcke hat man sie gescholten, indem man ihnen dabei jede tiefergehende Neigung für des Lebens idealere Güter von vornherein absprach. Aber das ist alles nicht wahr. Hochentwickelter Gemeinsinn, gepaart mit einem großen Wohltätigkeitstrieb, gehört mit zu den allerbesten Eigenschaften des Hamburger Bürgers. Nicht nur die zahlreichen Anstalten und milden Stiftungen für Waisen, Arme, Kranke und die von den Schlägen des Schicksals hart Betroffenen zeugen öffentlich für diesen Hang des Hamburgers zum Wohltun, sondern in noch viel höherem Maße ist das mit jenen tätlichen Äußerungen der Nächstenliebe der Fall, von denen die Allgemeinheit nur wenig bemerkt und die zu jener Art von Handlungen gehören, welche die linke Hand nicht wissen lassen, was die rechte tut. Hamburgs Gründung fällt in Karls des Großen Zeit, welcher hier eine Kirche und eine Burg errichtete. Unter Ludwig dem Frommen wurde der Ort der Sitz eines nordischen Metropoliten, den zuerst der berühmte Mönch von Corvey, Ansgar, der Apostel des Nordens, innegehabt hat. Von hier aus nahm das Christentum seinen Weg in die mitternächtigen Länder. Unter den holsteinischen Grafen wuchs Hamburgs Bedeutung, die nach Badovics Zerstörung durch Heinrich den Löwen noch mehr zunahm. Schon um 1255 besaß die Stadt ein eigenes Stadtrecht, seit 1255 die Münzgerechtigkeit, und im 14. und 15. Jahrhundert sehen wir sie als ein starkes Glied des mächtigen Hansabundes, an dessen wichtigen Unternehmungen sie lebhaften Anteil genommen hat. Seine sich immer vergrößernde Geldmacht und seine kluge Politik gewannen Hamburg den Schutz des Deutschen Reiches. Und neben der einsichtigen Benutzung von Handelsvorteilen aller Art, welche Örtlichkeit und die Verhältnisse darboten, dachte seine strebsame Bürgerschaft, besonders seit dem 15. Jahrhundert, an den Ausbau ihres Staatsorganismus. Kaiser Maximilian nahm die Stadt um 1510 in die Reihe der Reichsstädte auf, nachdem sie bereits seit 1470 zum Reichstage berufen worden war. Günstig beeinflusst wurde die Entwicklung Hamburgs durch die Entdeckung Amerikas und des Seewegs nach Ostindien. Dagegen hatte es durch die jahrhundertelang fortgesetzten Angriffe Dänemarks, des Erben der schauenburgischen Hoheitsrechte, auf ihre städtische Selbstständigkeit nicht wenig zu leiden. Erst im Vergleich von 1768 wurde die Unabhängigkeit Hamburgs vom Gesamthause Holstein dauernd festgestellt. Fast gar nicht berührt wurde die Stadt von den Schrecken des Dreißigjährigen Krieges, trotz des vielfachen Vorbeiziehens von allerhand Kriegsvölkern in der Nähe ihrer Mauern. Doch geriet Hamburg über den Zoll mit Christian IV. In Streitigkeiten, die zu einem Kampf zwischen hamburgischen und dänischen Schiffen auf der Elbe führten, jedoch 1643 durch Entrichtung einer Abfindungssumme an Dänemark zum Abschluss gebracht wurden. Als nun am Ende des 17. Jahrhunderts viele Flüchtlinge aus Frankreich sich in der Stadt ansiedelten und Großhandel betrieben, erhöhte sich der blühende Zustand von Handel und Schifffahrt immer mehr und neue kommerzielle Verbindungen kamen zustande. Allerlei Misshelligkeiten und Zwietracht zwischen dem Rat und der Bürgerschaft, dann ferner noch Fehden und Streit mit dem Herzog von Braunschweig-Lüneburg, mit den dänischen Königen und noch anderen mehr, hatten eine Zeit des Rückganges zur Folge, die jedoch mit dem zwischen Holstein und Hamburg zu Gottorp am 27. Mai 1768 abgeschlossenen Vertrage einer neuen Periode des Aufschwungs weichen musste. Hamburg erhielt unbeschränkte Handelsfreiheit, König Christian VII. Von Dänemark erkannte dessen Reichsunmittelbarkeit an, die Grenzstreitigkeiten hörten auf. Und so konnte der Schluss des 18. Jahrhunderts noch eine große Anzahl zweckmäßiger Anordnungen und Einrichtungen zur gedeihlichen Fortbildung des Handels und der Erwerbszweige registrieren. Die politischen Stürme und Umwälzungen, denen in den letzten Jahren des 18. und in den ersten des 19. Säkulums Europa zum Opfer fiel, haben auch für Hamburg allerlei böse Zeiten mitgebracht. Erst zog der Landgraf Karl von Hessen mit den Dänen in seine Mauern ein, dann kam der Marschall Mortier mit seinen Franzosen und am 18. Dezember 1810 verleibte ein napoleonisches Dekret die deutsche Hansestadt dem französischen Reiche ein. Unberechenbare Nachteile und Zerrüttungen erlitt in jenen Zeiten die Stadt. Starke Einquartierungen, Kontributionen, die Blockierung der Elbe durch die Engländer und noch anderes Elend mehr ließen Handel und Wohlstand immer tiefer sinken. So ging das bis zum März 1813. Da schien es, als ob die Zeit des Unglücks vorbei wäre. Die Franzosen zogen ab. Tettenborn rückte ein, der Senat nahm die Regierung der Stadt wieder in seine Hände. Aber die Stunde der Erlösung hatte noch nicht geschlagen. Am 30. Mai musste der russische General Hamburg wieder räumen und die Franzosen schlugen abermals ihr Quartier darin auf. Hamburg wurde außerdem Gesetze erklärt, musste 48 Millionen Franken Strafgelder zahlen und unter Van Damme und Davoust schwere Unbill erdulden. Napoleons Fall machte auch diesen bösen Tagen ein Ende. Am 25. April 1814 hatten seine Truppen Hamburg geräumt und unter großem Jubel der Einwohner zog Graf Bennigsen in die befreite Stadt ein. Ende von Abschnitt 22. Gelesen von Klaus Missfeld.